Abschnitt 12 aus Kunterbunter Gang des Abendlandes. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Alice Kroll. Kunterbunter Gang des Abendlandes. Grotesken von Klabund. Abschnitt 12. Elegant möblierte Zimmer. Einmal, dachte ich, muss man den Schritt in die große Welt wagen. Und ich mietete bei Frau Dr. Rerum Naturalium Limousin-Reisfleisch in der Karolinenstraße 47, Gartenhaus Hochparterre, zwei elegant möblierte Zimmer mit Bad, elektrischem Licht, Zentralheizung und Telefon. Ab 1. September. Am 4. September kehrte ich unerwartet von meiner Sommerreise aus Mittenwald heim. Im Wohnzimmer fand ich ein dreitägiges Baby inmitten eines herzigen Wäschekorbes und im Schlafzimmer ein fremdes Fräulein. Dieser Witz war so alt, dass ich erschrak und zuerst bezweifelte, ihn zu erleben. Danach ging ich in ein Hotel und brach an der Brust des Piccolos in Weinkrämpfe aus. Diese Weinkrämpfe wurden an der Hotelrechnung mit 35 Pfennig berechnet. Am nächsten Morgen wagte ich wieder bei Frau Dr. Rerum Naturalium Reisfleisch vorzusprechen, ob es nur mehr genehm sei, wenn ich einziehe. Es war genehm und ich zog ein. Mit vielen Koffern und Kisten, die mir nacheinander an die Kniescheiben fielen. Ich wollte, wie üblich, meine Wäsche in die Kommode packen und zog die Schubfächer auf. Im obersten lagen Haar- und Stricknadeln sowie sonstige Utensilien einer Dame von Welt. Aus der untersten Schublade zauberte ich einen verstorbenen Papagei und das vollständige Putzzeug eines Soldaten ans Tages- bzw. elektrische Licht. Denn weil ich es doch bezahlen musste, hatte ich es gleich bei Tag angedreht. Erfreulich berührte mich die Zentralheizung, welche allein durch die Staubschicht, die auf ihr lastete, wärmte und heizte. Würmer liefen auf den weißen Fensterbrettern. Eine dicke Kreuzspinne schlief in einem Biedermeier-Lehnstuhl. Um sie nicht zu wecken, zog ich mir die Stiefel aus und ging behutsam auf Socken. Ich gedachte zu baden. Ich klingelte sanft. Ich klingelte lauter. Ich klingelte ganz laut. Ich klingelte 26 Mal. Ein Kind erschien in der Tür, im weißen Hemd. Und noch ein Kind und immer mehr Kinder, zuletzt Frau Dr. Reisfleisch mit großer Hornbrille und gütig bemustem Haar. Und Herr Dr. Rerum Naturalium Reisfleisch erschien als oberbayerischer Bua verkleidet, oder Bubi, wie man norddeutsch sagt, mit scheckigem Wadenstrümpfen, mahagonibraunen Kniehosen und einem dottergelben Janka. »Ich erkläre die außerordentliche Kündigung«, schrie ich und flog im Zimmer umher. Zu gehen wagte ich schon nicht mehr. »Ich erkläre die außerordentliche Kündigung. Sie haben sämtliche Punkte des Mietvertrages gebrochen.« »Wo ist der schriftliche Vertrag, bitte?« brüllte der akademische Bua und durchbohrte mich höhnisch mit seinem grifffesten Messer. Ich wollte zum Telefon laufen, um den nächsten Spezialisten für Herzleiden anzuläuten. Aber ich fand kein Telefon. Endlich entdeckte ich es im dritten Stock. Es gehörte überhaupt nicht zur Pension Reisfleisch, wie diese behauptet hatte, sondern einem Architekten namens Kohlraum. Herr Kohlraum ließ mich gar nicht erst ans Telefon, sondern unterbreitete mir sofort einen vorteilhaften Kostenanschlag für ein Einfamilienhaus am Ammersee. Darin lebe ich nun fröhlich und guter Dinge. Mit Schaudern erinnere ich mich der elegant möblierten Zimmer, füttere die Fische und züchte Perlhühner und weiße Mäuse. Zuweilen lasse ich mich in einem Kahn über den See treiben. Wer weiß wohin, wer weiß wozu. Ende von Abschnitt 12. Aufgenommen von Alice Kroll.